Erster, wo ist dein Freund? Du bist die schönste Frau. Wir suchen ihn mit dir. Zweiter, mein Freund ging in seinen Garten. Er ging zu den Blumenbeeten. Er wollte dort Blumen pflücken. Dritter, ich gehöre meinem Freund. Mein Freund gehört mir. Er ist bei den Blumen. Vierter, du bist schön, meine Liebe. Du bist schön wie Tirza. Du bist schön wie Jerusalem. Du bist stark wie eine Armee. Fünfter, schau mich nicht an. Deine Augen machen mir Angst. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Sie ruhen am Berg Gilead. Sechster, deine Zähne sind wie eine Herde Schafe. Sie kommen aus dem Wasser. Alle haben Zwillinge. Alle bekommen Kinder. Siebter, deine Schläfe ist wie ein Granatapfel. Sie leuchtet hinter deinem Schleier. Achter, Salomo hat 60 Königinnen. Er hat 80 Nebenfrauen. Und sehr viele junge Frauen. Neunter, nur eine ist meine Taube. Sie ist rein. Sie ist die einzige ihrer Mutter. Ihre Mutter liebt sie sehr. Die Mädchen sahen sie. Sie sagten, sie ist glücklich. Königinnen und Nebenfrauen lobten sie. Zehnter, wer ist das? Sie ist schön wie der Morgen. Sie ist schön wie der Mond. Sie ist rein wie die Sonne. Sie ist stark wie eine Armee. Elfter, ich ging in den Nussgarten. Ich wollte die frischen Pflanzen sehen. Ich wollte sehen, ob der Weinstock wuchs. Ich wollte sehen, ob die Granatäpfel blühten. Zwölfter, plötzlich wollte ich gehen. Ich ging zum Wagen eines wichtigen Mannes.